Boah, wir haben eben Schlägerei gehabt. Die wussten nicht, dass wir Koks gezogen haben. Wer hat den letzten genommen? Anders als die anderen.